1. Von David. Mein Ziel soll Jahwe preisen und als was in mir ist, soll seinen heiligen Namen loben. 2. Mein Ziel, praise Jahwe und verges nicht all sein Wohltaten. 3. Vergib dir all den Sünden und heilt all den Krankheiten. 4. Bewahrt dein Leben vor dem Verderben und krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. 5. Erfüllt dein Verlangen mit Gutem, so dass dein Jugend sich wie die Eins Adlers ernuet. 6. Jahwe ubt gerechtigkeit aus und verschafft allen Unterdrückten erreicht. 7. Offenbart Mo sein Wege und den Israeliten sein großen Taten. 8. Jahwe ist barmherzig und gnädig, langsam im Zorn und Reich und Gut. 9. Streitet nicht ewig und bewahrt seinen Zorn nicht für immer. 10. Behandelt uns nicht entsprechend unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unseren Verfehlungen. 11. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist sein Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. 12. So weit der Osten vom Westen entfernt ist, so weit hat unser Verlangen von uns entfernt. 13. Wie sich ein Vater seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich Jahwe derer, die ihn fürchten. 14. Denn Weiss, woraus wir gemacht sind, und erinnert sich, dies wir storb sind. 15. Die Tage des Menschen sind wie gra, blut wie ein Blum auf dem Feld. 16. Wenn der Wind darüber weht, ist sie verschwunden, und Platz kennt sie nicht mehr. 17. Doch deine Jahwe's Wort von Uigkeit zu Uigkeit für Diogenigen, die in Furchten, und sein Gerechtigkeit erstreckt sich auf die Kinder und Kindeskinder, 18. Dies gilt für Diogenigen, die seinen Bund halten und sein Gebot beachten, msie zu befolgen. 19. Jahwe hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Herrschaft erstreckt sich über das gesamte Universum. 20. Praise Jahwe, sein Engel, Machtigen Helden, die sein Befehl ausführen, indem auf sein Wort hort. 21. Praise Jahwe, all sein Heerscheren, sein Diener, die seinen Willen ausführen. 22. Praise Jahwe, all sein Werken allen Orten seiner Herrschaft. Mein Ziel, praise Jahwe.